CD Wissen präsentiert große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 22. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Adolf Hitler, 1889 bis 1945. April 1945. Berlin ist umzingelt, die Lage aussichtslos. Der Gesundheitszustand Adolf Hitlers verschlechtert sich zusehends. Mehrfach erleidet er bei den täglichen Lagebesprechungen im Führerbunker Schwächeanfälle. Jetzt, da klar ist, dass die deutsche Niederlage nicht mehr abzuwenden ist, entlässt der Diktator Teile seines Stabes und weigert sich, trotz der drängenden Bitten seiner Mitarbeiter, Berlin zu verlassen. Er will mit der deutschen Hauptstadt untergehen. Schließlich verteilt Hitler unter seinen engsten Vertrauten Zyankali-Kapseln. Bevor er und seine langjährige Lebensgefährtin Eva Braun sich das Leben nehmen, heiraten sie am 29. April im Führerbunker. Am folgenden Tag begehen beide gegen 15.30 Uhr Selbstmord. Eva nimmt Zyankali, Adolf Hitler schießt sich in die Schläfe. Die Leichen werden gemäß Hitlers letzten Anweisungen im Garten der Reichskanzlei verbrannt. Der Mann, der in Deutschland die nationalsozialistische Diktatur errichtete, den Zweiten Weltkrieg entfesselte und die systematische Ermordung der europäischen Juden sowie anderer ethnischer und gesellschaftlicher Minderheiten zu verantworten hat, hat sich den weltlichen Richtern entzogen. Geboren wird Adolf Hitler am 20. April 1889 in der oberösterreichischen Grenzstadt Braunau am Inn. Erst im Februar 1932 wird er die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Hitler ist das vierte der sechs Kinder des Zollbeamten Alois Hitler und seiner dritten Frau Clara Pölzel. Von den sechs Geschwistern erreichen aber nur Adolf und seine Schwester Paula das Erwachsenenalter. Die Eltern führen keine glückliche Ehe. Den Vater schildert Hitler als streng, autoritär, selbstsüchtig und gewalttätig. Die Mutter allerdings liebt ihren Sohn sehr. Der Beruf des Vaters bringt etliche Wohnortwechsel mit sich. Adolf besucht daher verschiedene Volksschulen und schließlich die Realschule. Seine schulischen Leistungen sind mittelmäßig. Zwei Jahre nach dem Tod des Vaters verlässt er die Realschule 1905 ohne Abschluss. Um sein Leben vor dem Eintritt in die Politik machte Hitler stets ein Geheimnis. Sie dürfen nicht wissen, woher ich komme und aus welcher Familie ich stamme, so Hitler 1930, bezogen auf seine politischen Gegner. Nach dem Tod der Mutter im Dezember 1907 zieht es den Jugendlichen nach Wien, wo er sich zweimal vergeblich an der Kunstakademie bewirbt. Das Erbe der Mutter reicht ihm aber nur etwa ein Jahr, dann beginnt der Abstieg. Zunächst kann er sich noch mit dem Verkauf selbstgemalter Bilder und Postkarten über Wasser halten, doch 1909 landet er schließlich im Obdachlosenasyl und Anfang 1910 im Männerheim in der Meldemannstraße. In den Wiener Jahren kommt Hitler auch mit pseudowissenschaftlichen rassenideologischen Schriften in Kontakt. Seine Vorstellungen über eine arische Herrenrasse haben ihre Wurzeln in jenen Tagen. Seine ideologischen Vorbilder lässt Hitler aber stets unerwähnt. Mehr als für Politik interessiert sich der junge Hitler für Opern, insbesondere für die Werke Richard Wagners. Im Mai 1913, Adolf Hitler ist mittlerweile 24 Jahre alt, verlässt er Wien und zieht nach München. Er will sich durch den Umzug auch dem Wehrdienst in der österreichisch-ungarischen Armee entziehen. Gerade einmal 6 Monate ist Hitler in München, als der österreichische Erzherzog Ferdinand am 28. Juni 1914 erschossen wird. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Hitler ist begeistert von der Nachricht, dass Deutschland und Österreich gemeinsam gegen Serbien und Russland in den Krieg ziehen. Am 16. August 1914 tritt er als Freiwilliger in die Armee ein und nimmt als Meldegänger bis 1918 an zahlreichen Kampfhandlungen teil. Mehrfach wird er verwundet und erhält 1918 für seinen Mut sogar das Eiserne Kreuz erster Klasse. Kurz vor Kriegsende wird Hitler bei einem britischen Gasangriff schwer verletzt und liegt, zeitweise erblindet, im Lazarett im vorpommerschen Pasewalk. Später behauptet er, die Empörung über die deutsche Niederlage und den Verrat am deutschen Volk durch die Novemberverbrecher, wie die rechte Propaganda republikanische Parlamentarier diffamierte, habe ihn dazu bewogen, in die Politik zu gehen. Tatsächlich aber lebt Hitler nach Kriegsende noch fast ein Jahr unschlüssig vor sich hin, ohne eine klare Haltung zu den politischen Geschehnissen seiner Zeit einzunehmen. Es brodelt in Deutschland. Im November 1918 kommt es zur Revolution. Der Kaiser ist gezwungen abzudanken und ins Exil zu gehen. Deutschland wird eine Republik. Aber die Unruhen sind damit noch nicht beendet. Es kommt zu zahlreichen Demonstrationen und Streiks und allerorts bilden sich linke Arbeiter- und Soldatenräte. Doch die Gefahr für die junge Republik droht nicht von links, sondern von rechts. Eine Vielzahl rechter paramilitärischer Gruppierungen und Parteien arbeitet auf den Untergang der Weimarer Republik hin. Unter ihnen auch der nach seiner Entlassung aus dem Lazarett nach München zurückgekehrte Adolf Hitler. Im September 1919 tritt er der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, bei. Da Hitler mit seinen aufputschenden Reden in der Lage ist, ständig neue Mitglieder zu werben, wird er für die noch kleine DAP bald unentbehrlich. Auch am Programm der in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannten Partei arbeitet er mit. Im Februar 1920 hat er dann seinen ersten großen Auftritt. Im Münchner Hofbräuhaus verkündet Hitler vor etwa 2000 Zuhörern das Parteiprogramm der NSDAP. Die Menge reagiert mit tosendem Applaus. Hitler wird bewusst, welche Wirkung er mit seinen Reden auf Menschen ausübt. Fortan feilt er unermüdlich an seinen rhetorischen Fähigkeiten. Stundenlang übt er Gestik und Mimik vor dem Spiegel. Seine Auftritte werden zu Massenveranstaltungen. Marschmusik und Vaterlandsgesänge heizen die Stimmung an. Und die Vielzahl an Fahnen, Plakaten und Paraden sprengt alle bis dahin bekannten Dimensionen. 1923, das sogenannte Krisenjahr der Weimarer Republik, ist das Jahr der Putschversuche. Auch Adolf Hitler will mit Hilfe der SA die Regierung stürzen. Am Abend des 8. November stürmt er zusammen mit einigen bewaffneten Mitstreitern in den Münchner Bürgerbräukeller, in dem der bayerische Generalstaatskommissar Gustav von Kahr eine Rede hält. Von Kahr geht unter dem Eindruck einer auf ihn gerichteten Waffe auf Hitlers Forderungen ein. Doch schon am nächsten Morgen jagt die Polizei Hitler und seine Anhänger beim Marsch auf die Feldherrnhalle auseinander. Hitler und General Erich Ludendorff, der Hitlers Putschabsichten unterstützt, werden verhaftet. Man wirft ihnen Hochverrat vor. Doch Hitler ist von der Rechtmäßigkeit seines Tuns überzeugt. Er nutzt den Prozess im Februar 1924 geschickt als Bühne für seine politische Überzeugung. Seine Verteidigungsrede endet mit den Worten: »Mögen uns die Richter dieses Staates 1000-mal schuldig sprechen, die Göttin des ewigen Gerichtes der Geschichte wird lächelnd den Antrag des Staatsanwaltes und das Urteil des Gerichtes zerreißen, denn sie spricht uns frei.« Die ausführliche Berichterstattung über den Prozess macht Hitler deutschlandweit als den radikalsten völkischen Politiker bekannt. Wie in der Weimarer Republik an der Tagesordnung werden die rechten Putschisten allerdings äußerst milde bestraft. Nicht umsonst kursiert in jenen Jahren das geflügelte Wort: Die Justiz ist auf dem rechten Auge blind. Adolf Hitler wird zu 5 Jahren Festungshaft in Landsberg am Lech verurteilt. Doch schon wenige Monate später, im Dezember 1924, wieder freigelassen. Die Monate in Landsberg nutzt er, um seinem Sekretär Rudolf Hess den ersten Teil seines Buches »Mein Kampf« zu diktieren. Nach seiner Haftentlassung macht sich Hitler daran, die NSDAP neu aufzubauen und unter seine Kontrolle zu bringen. Aus dem gescheiterten Putsch hat Hitler gelernt, die Macht im Staat gilt es auf legalem, nicht auf revolutionärem Wege zu erlangen. Er will die Demokratie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Dazu soll die NSDAP in die Parlamente einziehen. Dort sollen die Abgeordneten seiner Partei aber nicht konstruktiv mitarbeiten, sondern destruktiv auf die Aushöhlung der demokratischen Staatsform hinwirken. Als die bürgerliche Weimarer Koalition auch unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise 1929 immer stärker unter Druck gerät und im März 1930 schließlich auseinanderbricht, ist Hitler euphorisch. Die allgemeine Katastrophenstimmung und Arbeitslosenzahlen, die die 3-Millionen-Marke übersteigen, bringen der NSDAP spürbar Zuspruch ein. In den Jahren bis zu Hitlers Kanzlerschaft verzeichnet die Partei tausende neuer Mitglieder. 1932 drängt Josef Goebbels, der Propagandachef der NSDAP, Adolf Hitler bei der Reichspräsidentenwahl zur Kandidatur gegen Paul von Hindenburg. Doch Hitler unterliegt in beiden Wahlgängen. Bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 schafft es die NSDAP schließlich, stärkste Fraktion im Parlament zu werden. An Adolf Hitler führt nun kein Weg mehr vorbei. So kommt es, dass Hindenburg Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernennt. Noch glaubt man, Hitler sei harmlos und man könne ihn im Kabinett einrahmen. Ein Irrtum mit weitreichenden Folgen. Denn Hitler geht unbeirrbar den Weg Richtung Diktatur. Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 werden erste Notverordnungen erlassen, die es Hitler ermöglichen, weite Teile der Grundrechte außer Kraft zu setzen. Im März wird das Ermächtigungsgesetz von allen Parteien mit Ausnahme der SPD und der inzwischen de facto verbotenen KPD verabschiedet. Damit hat sich die Regierung jetzt mit einer schier unbegrenzten Machtfülle ausgestattet. Die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur hat begonnen. Auch innerhalb der Partei räumt Hitler auf. Viele der alten Kämpfer sind ihm unbequem geworden. Insbesondere sein Duzfreund Ernst Röhm, Stabschef der SA, opponiert gegen ihn. In der Nacht der langen Messer, nach dem sogenannten Röhm-Putsch am 30. Juni 1934, lässt Hitler neben Röhm zahlreiche Personen ermorden, die ihm und seinen Zielen im Weg stehen. Parteigenossen, Generäle der Wehrmacht und republikanische Politiker. Nach dem Tod Hindenburgs vereinigt Hitler die Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler in seiner Person. Ab dem 2. August 1934 führt er den Titel Führer und Reichskanzler. Er hat es geschafft. Er ist der erste Mann im Staate. Ein Diktator. Hitler ist kein Freund von Debatten und Regierungsgeschäften. Den täglichen Kleinkram überlässt er zu großen Teilen Rudolf Hess. Er selbst zieht sich lieber in sein Haus auf dem Obersalzberg zurück, das er zu einer kleinen Festung ausbauen lässt. Zusammen mit seiner Geliebten und späteren Ehefrau Eva Braun lebt er dort, häufig umgeben von Künstlern und Schauspielern. Die ersten Jahre des NS-Regimes bringen tatsächlich den erhofften Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit geht zurück und auch die Staatskasse füllt sich. Großindustrie und Banken stützen die neue Regierung. Doch die Erfolge, die Hitler für sich reklamiert, sind eigentlich noch auf Maßnahmen der Vorgängerregierungen unter Brüning und Papen zurückzuführen. Einen Großteil des Geldes steckt Hitler in die Rüstung. Denn sein Ziel ist die Wehrhaftmachung Deutschlands. Parallel baut das Regime innerhalb der Gesellschaft eine allumfassende Kontrollstruktur auf. Sogenannte Blockwarte wachen über das Verhalten der Bevölkerung, kontrollieren, ob Hitlers Reden verfolgt werden und bei wichtigen Anlässen die Hakenkreuzflagge gehisst wird. Zuwiderhandlungen werden gemeldet und führen sogar zu Verhaftungen. Ende des Jahres 1937 besteht für aufmerksame Beobachter kein Zweifel mehr daran, dass Hitler einen Krieg plant. Das erste Ziel ist Österreich. Im März 1938 marschieren deutsche Truppen in Österreich ein. In den folgenden Monaten bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges werden zahlreiche Territorien, wie es heißt, heim ins Reich geholt. Darunter das Saarland, Böhmen, Mähren und das Memelland. Am 9. November 1938 erreicht der Terror der SA gegen die jüdische Bevölkerung einen ersten Höhepunkt. In der von Hitler und Goebbels initiierten Reichspogromnacht werden zahlreiche Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört, sowie tausende Juden wahllos verschleppt und ermordet. Juden ist fortan der Zutritt zu Theatern, Kinos, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden verboten. Zudem wird ihnen sämtlicher Rechtsschutz entzogen. Der Genozid an den europäischen Juden hat begonnen. Ein weiteres Ziel Hitlers ist die Weltmachtstellung Deutschlands. Ohne Gewalt ist dies aber nicht zu erreichen. Daher inszenieren in polnische Uniformen gekleidete SS-Männer in der Nacht vom 31. August auf den 1. September 1939 einen Angriff auf den Reichssender Gleiwitz in Polen. Leichen von Häftlingen werden der Presse als erschossene Angreifer präsentiert. Der Anlass für den Krieg ist da. Im Morgengrauen des 1. September beginnt der Einmarsch der deutschen Truppen in Polen. Der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg. Doch Hitlers militante Politik stößt auf Widerstand. Am 8. November 1939 deponiert der Schreinergeselle Johann Georg Elser im Münchner Bürgerbräukeller einen Sprengsatz. Doch Adolf Hitler verlässt den Saal, bevor die Bombe explodiert. 8 Menschen sterben. Elser wird festgenommen und hingerichtet. Ebenso wie später die Männer um Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, die versuchen am 20. Juli 1944 die Welt von Hitler zu befreien. Auch dieses Attentat missglückt und Hitler überlebt den Anschlag nur leicht verletzt. Der Zweite Weltkrieg beginnt für die deutsche Wehrmacht zunächst mit Erfolgen. Im Frühjahr 1940 werden in Blitzkriegen Dänemark, Norwegen, die Benelux-Staaten und Frankreich besiegt. Doch das Blatt wendet sich. Im Herbst fügt die britische Royal Air Force der deutschen Luftwaffe die erste schwere Niederlage zu. Daraufhin wendet sich Hitler wieder dem Krieg im Osten zu. In einem Vernichtungsfeldzug verfolgt er das Ziel, Lebensraum für das arische Volk zu erobern. Millionen Menschen werden für diese wahnsinnige Idee in den Tod getrieben. Im Dezember 1941 jedoch bleibt der Angriff kurz vor Moskau stecken. Gleichzeitig werden die USA durch den Angriff auf Pearl Harbor zum Eingreifen in den Krieg gezwungen. Die Kriegswende bringt im Winter 1942-43 endgültig die Niederlage der deutschen Wehrmacht vor Stalingrad. Dieses Desaster, bei dem etwa 170.000 deutsche Soldaten den Kämpfen, der Kälte oder dem Hunger zum Opfer fallen, nimmt Hitler so sehr mit, dass er seine Mitarbeiter oft bis in die frühen Morgenstunden um den Schlaf bringt, um nicht selbst von Albträumen geplagt zu werden. Die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 leitet endgültig den Zusammenbruch des deutschen Heeres ein. Gleichzeitig geht auch die russische Armee im Osten wieder in die Offensive. Den nun beginnenden verlustreichen Zweifrontenkrieg kann die deutsche Wehrmacht nicht lange durchhalten. Doch Hitler scheint nicht sehen zu wollen, was offensichtlich ist. Die Situation ist aussichtslos. Im Gegenteil, er ruft die Bevölkerung zum erbitterten Widerstand auf. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Doch die deutschen Truppen sind weder der Übermacht der Alliierten im Westen gewachsen, noch können sie den russischen Vormarsch auf Berlin stoppen. Der Kampf um die Hauptstadt beginnt. Hitlers Befehle werden immer willkürlicher. Er hat die Kontrolle über die Lage verloren. Als die Rote Armee ins Stadtzentrum von Berlin einrückt und die ersten russischen Granaten in der Reichskanzlei einschlagen, beschließt Hitler, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Am 7. Mai kapitulieren die deutschen Streitkräfte bedingungslos. Mit dem Tod des Diktators ist auch seine Vision des Dritten Reiches untergegangen. Für seinen Irrsinn mussten Millionen sterben. Etwa 50 Millionen Menschen im Krieg, hinzu kommen Millionen deutsche und europäische Juden, Sinti, Roma und Angehörige anderer ethnischer wie gesellschaftlicher Minderheiten, die Hitlers wahnsinniger Rassenideologie zum Opfer fallen. Adolf Hitler war Egozentriker und Narziss. Er liebte nichts so sehr wie sich selbst und seine Visionen. Das Schicksal von Staaten und Menschen war ihm gleichgültig. Skrupellos nahm er den Tod von Millionen in Kauf, um der Verwirklichung seiner Idee eines Dritten Reiches, eines tausendjährigen Reiches, näher zu kommen. Charlie Chaplin, 1889 bis 1977. In der Rolle seines Lebens spielt Charlie Chaplin den Tramp. Im Film Goldrausch liegt auf Tramps Speiseteller eine filettierte Schuhsohle samt grätenartig hochstehenden Nägeln. Der ausgehungerte Goldsucher reißt ein Stück von der Sohle ab. Er wird doch nicht da wirklich reinbeißen. Doch, er wird. Mit vollendeten Tischmanieren führt er das Stück zum Mund. Genüsslich nagt er den Schuhnagel fein säuberlich ab, wie einen Knochen. Der Tramp macht gute Miene zum bösen Spiel und versucht, das schwer verdauliche Dinner zu genießen. Diese Slapstick-Szene ist eine der berühmtesten der Filmgeschichte und trägt mit dazu bei, dass der Film Goldrausch heute noch zu den 100 besten amerikanischen Komödien zählt. Auch das Publikum der 30er Jahre ist begeistert. Die Bilder lernen gerade laufen und bringen zugleich das unübertroffene Genie der Filmgeschichte hervor, Charlie Chaplin. Er ist ein Pionier in der Schauspielkunst des Kinos. Im Laufe seines Schaffens erfindet er neue filmische Ausdrucksmöglichkeiten, zeigt erstmals intensive Gefühle wie Liebe und Mitgefühl und kreiert das zur Legende gewordene Tramp-Kostüm. Zu große Schuhe, zu weite Hose, zu enge Weste, Melone und natürlich der kurze Schnurrbart und das dandyhafte Stöckchen. Der Tramp, den Chaplin in seinen Filmen immer weiterentwickelt, ist bis heute die populärste Figur der Filmgeschichte. Die Figur des Tramp ist es auch, die Chaplin zu seiner unglaublichen Beliebtheit und Bekanntheit verhilft. Charlie Chaplin ist bereits mit 26 Jahren einer der bekanntesten Männer des 20. Jahrhunderts. Charles Spencer Chaplin wird am 16. April 1889 als Sohn des verarmten Schauspielerehepaares Charles und Hannah Chaplin in London geboren. Die beiden sind beliebte Music-Hall-Künstler und so ist Charlie sein künstlerisches Talent schon in die Wiege gelegt. Doch kurz nach seiner Geburt trennen sich die Eltern. Er wächst zusammen mit seinem 4 Jahre älteren Halbbruder Sidney bei der Mutter auf. Unter dem Künstlernamen Lily Harley zieht diese als Imitatorin, Sängerin und Tänzerin durch die Music Halls in London. Doch schon bald wird es für die Familie immer schwieriger. Die Stimme der Mutter versagt zusehends und sie erhält keine Engagements mehr. Hinzu kommt eine psychische Erkrankung, sodass größte finanzielle Not die kleine Familie immer wieder auseinanderreißt. Des Öfteren müssen die beiden Jungen in die Waisenhausschule Hanwell gehen. Mit 9 Jahren steht der kleine Charlie zum ersten Mal auf der Bühne. Sein Vater hat ihn an die Kindertanzgruppe Lancashire Kids in Manchester vermittelt. Charlie ist begeistert, probt unermüdlich und entdeckt seine Neigung zur Komik. Leider zwingt ihn eine Asthmaerkrankung, diese Gruppe bereits nach 1,5 Jahren wieder zu verlassen. Als Charles 12 Jahre alt ist, stirbt der Vater an seiner Alkoholkrankheit. Nun ist der Sohn fast ganz auf sich allein angewiesen. Schon früh beginnt er eine Friseurlehre, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Doch trotz aller widrigen Lebensumstände lässt sich der junge Chaplin nicht unterkriegen. Er glaubt an sein schauspielerisches Talent. Mit 14 Jahren stellt er sich einer Bühnenagentur vor und wird prompt vom Royal County Theatre engagiert. Für seine Rolle als Zeitungsjunge Sammy erntet er so viel Lob, dass er noch im gleichen Monat den Laufburschen Billy in dem Erfolgsstück Sherlock Holmes übernimmt. Seinem Bruder Sidney, der ebenfalls Schauspieler ist, gelingt es, Fred Karno vom Talent seines kleinen Bruders zu überzeugen. Mit 17 wird Chaplin Mitglied im Ensemble der sprachlosen Komödianten. Gemeinsame Auftritte mit dem beliebten Komiker Harry Weldon machen ihn einem breiten Publikum bekannt. Bald wird er mit seinen genialen Einlagen der Star der Truppe, mit der er durch England, Frankreich und die USA reist. Nach einer Aufführung in New York wird er von der Keystone Company, der erfolgreichsten Komödienfabrik Amerikas, entdeckt. So darf der 25. September 1913 als Wendepunkt in Chaplins Leben angesehen werden. An diesem Tag unterschreibt der 24-Jährige den Vertrag bei der Keystone Filmgesellschaft und seine einzigartige Karriere beginnt. Die Wochengage beträgt $150, das 15-fache der Karno-Gage. Chaplin dreht seinen ersten Film, Man schlägt sich durch, für den er die Figur Tramp erfindet, Schnurrbart, Zylinder, Gehrock und Spazierstock. Doch schon 5 Tage nach dem Filmstart seines ersten Films, am 7. Februar 1914, tritt Chaplin in dem Kurzfilm Seifenkistenrennen in Venice auf. Die Figur des Tramps ist schon weitgehend ausgereift, mit Watschelgang und wirbelndem Stöckchen. Das in einem spontanen Genieblitz entworfene Kostüm ändert er später kaum mehr, wohingegen er den Charakter des Tramps erst nach und nach vertieft. Bereits nach 4 Monaten spielt er nicht mehr nur die Hauptrolle, er führt auch Regie in dem Film Caught in the Rain. Das Publikum ist begeistert von der einzigartigen Darstellung eines Betrunkenen. In diesem Film wendet Chaplin zum ersten Mal die Technik der Transposition an. Der Tramp massiert sich den Inhalt einer Schnapsflasche in die Haare. Dieses Prinzip, einen Gegenstand für einen dafür nicht vorgesehenen Zweck zu verwenden, wird er in vielen Werken anwenden. So auch in Goldrausch, in dem er seinen eigenen Schub verspeist. Doch bald führt Chaplin nicht mehr nur Regie, sondern nimmt alles selbst in die Hand. Er ist Autor, Hauptdarsteller, Regisseur, Cutter und bald auch Produzent und Komponist in einer Person. Diese steile Karriere ist nur möglich, weil Chaplins Tramp-Figur und seine Komik beim Kinopublikum auf Anhieb sensationell erfolgreich sind. Die Welt verfällt in den 20er Jahren in einen Chaplin-Rausch. Die Kinobesucher wollen mehr sehen von ihrem Tramp, den Chaplin mal einen romantischen Träumer oder einen schüchternen Liebhaber sein lässt. Der Tramp steht auf der Verliererseite des Lebens, akzeptiert aber nie seine Niederlage. Gegen sein Schicksal setzt er sich immer wieder erfindungsreich zur Wehr und hat die Lacher so auf seiner Seite. Die Zuschauer finden sich mit ihren unerfüllten Wünschen, Sehnsüchten und Hoffnungen in dem Tramp wieder. Chaplins Filme entlasten von den Sorgen des Alltags, ohne dass sie eine reine Traumwelt schaffen. Bereits nach 1 Jahr und 35 Filmen ist Chaplin der beliebteste und berühmteste Schauspieler der Welt. Bei seinen Reisen durch Europa wird er überall wie ein Staatsoberhaupt empfangen. Und ihm wird erst jetzt bewusst, wie sehr ihn die Menschen auf der ganzen Welt lieben. Der Stummfilm, der in allen Ländern verstanden wird, hat ihn überall berühmt gemacht. So ist Charlie Chaplin zu diesem Zeitpunkt einer der beliebtesten Menschen der Welt. Viele andere Künstler wollen von seinem Ruhm profitieren und imitieren ihn, doch niemand erreicht seine tänzerische Grazie, seine Eleganz der Haltung und die Selbstverständlichkeit in den abenteuerlichsten Bewegungsabläufen. Ein erneuter Wechsel der Filmgesellschaft lässt, dank der Verhandlungskunst seines Bruders Sidney, seine Gage weiter steigen. Bei SNA erhält Chaplin eine Wochengage von sage und schreibe $10.000 und einen Bonus von $150.000 für nur 7 Filme. Doch nicht nur finanziell ist dieser Wechsel ein Gewinn. Bei SNA trifft er auf 2 für seine Karriere wichtige Personen. Roland Totherow, der in allen seinen Filmen die Kamera führen wird, und auf Edna Purviance, seine Filmpartnerin und spätere Geliebte. Obwohl die beiden nur eine kurze Affäre miteinander haben, zahlt er Edna bis an ihr Lebensende ein Gehalt. Eine noble Geste, denn alle ihre, auch von ihm geförderten Versuche, eine eigene Karriere aufzubauen, scheitern. 1917 treten die USA in den Ersten Weltkrieg ein. Chaplin, der seiner anarchistischen Haltung nicht nur in Filmen Ausdruck verleiht, sondern sie auch lebt, weigert sich, Soldat zu werden. Diese ablehnende Haltung hat eine politische Kampagne gegen ihn zur Folge. Doch seiner Beliebtheit beim Publikum tut dies keinen Abbruch. 1917 erhält er eine Jahresgage von über $1 Million. Kein Filmstar hat je zuvor so viel verdient. Doch trotz dieser guten Bezahlung strebt Chaplin nach vollständiger Kontrolle über seine Filme und gründet seine eigene Produktionsfirma. Die erst 16-jährige Mildred Harris ist von Chaplin schwanger. Der Skandal ist perfekt. Einer Verurteilung wegen Verführung und Schwängerung einer Minderjährigen entgeht der 28-Jährige nur durch eine Blitzhochzeit. Doch das Kind, das sie zur Welt bringt, stirbt kurz nach der Geburt. Die Ehe scheitert. Die Scheidung, für Chaplin eine teure Angelegenheit, wird ausgesprochen und die Trennung von der Presse als Skandal ausgeschlachtet. Chaplin ist unbeeindruckt und baut 1918 sein eigenes Studio in Hollywood auf. Zusammen mit Mary Pickford, Douglas Fairbanks und David W. Griffith gründet er die Produktions- und Verleihfirma United Artists. Damit hat er den letzten Schritt zur völligen Unabhängigkeit getan. Er schreibt, inszeniert, produziert und vertreibt seine eigenen Filme. So wie Chaplin sein eigener Herr ist, werden die Filme persönlicher, kühner und sozialkritischer. Die Zeit seiner großen Klassiker beginnt. Gleich in dem ersten unabhängig produzierten Film Arbeit wird Chaplin sehr direkt. Der Tramp ist einem schweren Karren wie ein Maultier vorgespannt und wird mit der Peitsche angetrieben. Dieses eindringliche Bild ausbeuterischer Arbeit sorgt für gehöriges Aufsehen, denn derartiges hatte es im Kino vorher nicht gegeben. Nach fast zweijähriger Arbeit findet 1921 die Premiere seines ersten abendfüllenden Spielfilmes »The Kid« statt. Er hat endgültig die spezifische Mischung aus Melodram und Komödie gefunden, die ihm schon lange vorschwebte und mit der er das amerikanische Erzählkino entscheidend beeinflussen wird. Das Publikum auf der ganzen Welt ist begeistert. Die Kasse klingelt. Nie zuvor hatte ein Film so viel eingespielt. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film lernt Chaplin Lilita McMurray alias Lita Gray kennen. Da auch diese erst 16-jährige Lita Gray von Chaplin schwanger wird, heiratet er sie 1924 in Mexiko und entgeht so einem weiteren Presseskandal. Im Juni des darauffolgenden Jahres wird sein erster Sohn Charles geboren und bald darauf sein zweiter, Sidney. Doch auch die Ehe mit Lita Gray scheitert schon nach wenigen Jahren. Trotz dieser schwierigen privaten Situation kann er den Film Goldrausch fertigstellen. Die Goldsuche als Parabel des menschlichen Lebens wird ein voller Erfolg, ebenso wie die unvergesslichen Slapstick-Szenen, der Brötchentanz oder der gekochte Schuh. Es dauert Wochen, bis Chaplin alle Details für diese Szene ausgetüftelt hat. Die Schnürsenkel sind beispielsweise aus Lakritz, ebenso die Schuhe. Die Nägel sind aus Zucker. Von einem Konditor lässt Chaplin über 20 Schuhe herstellen und probt die Szene unermüdlich, bis seinem Filmpartner Max Swain die Lakritze den Magen verdorben hat. Chaplin selbst hält den Film Goldrausch für seinen besten. Er ist mit diesem Meisterwerk auf dem Höhepunkt seiner Kunst angekommen. 1932 kehrt Chaplin von einer ausgedehnten Weltreise zurück, ohne Pläne für einen neuen Film in der Tasche zu haben. Er stürzt sich zusammen mit Paulette Goddard, die er auf einer Party in Hollywood kennenlernt, in das gesellschaftliche Leben. Bereits ein Jahr später heiratet er heimlich die 19-jährige Schauspielerin, um einer weiteren Presseschlacht zu entgehen. Mit seiner Frau als Filmpartnerin dreht er den sozialkritischen Film »Moderne Zeiten«. Chaplin verfolgt die zunehmende Industrialisierung mit Sorge. Um die sozialen Folgen kritisch aufzuzeigen, wird aus dem Tramp in moderne Zeiten ein geplagter Fließbandarbeiter. Erst als ihn eine Maschine verschluckt und wieder ausspuckt, wird er zum alten, unangepassten Tramp, der sofort Chaos in der Fabrik anrichtet. Die Sensation seines letzten Stummfilms ist der neue und geniale Einsatz von Sprache im Film. Nur die Herrschenden verfügen über Sprache, die zu Befehlen, zur Lüge und zur Werbung missbraucht wird. Die Proletarier bleiben stumm. Ein einziges Mal lässt der Tramp seine Stimme hören. Es ist Chaplins genialer Abgesang auf den Stummfilm. Der Tramp steht auf der Bühne, den Text zu seinem Lied hat er vergessen. Da macht ihm seine Gefährtin Mut. Never mind the words. Der Tramp beginnt in frei erfundener Nonsenssprache zu singen, begleitet von beredten Gesten. Ein letzter Triumph der Pantomime. Allerdings wird dieser Film mit seinen hinreißenden Slapstick-Einfällen wegen der darin enthaltenen kommunistischen Tendenzen in Italien und Deutschland verboten. Erst im Lauf der Zeit wird moderne Zeiten als großer Klassiker des Kinos anerkannt. In seiner Ehe beginnt es zu kriseln. Chaplin gibt Paulette entgegen wiederholter Versprechungen keine neue Filmrolle. Erst in seinem Film »Der große Diktator«, der 1940 uraufgeführt wird, erhält sie wieder eine Rolle. Sie spielt das jüdische Mädchen Hannah. Doch zu diesem Zeitpunkt hat sich Paulette bereits selbst als Star etabliert und verfolgt ihre eigene Karriere. Mit »Der große Diktator« betritt Chaplin Neuland. Er dreht seinen ersten Tonfilm und beweist politische Weitsicht mit dieser Parodie auf Adolf Hitler. Genial ist der Tanz des Diktators mit der Weltkugel. Aufgrund der politischen Anspielungen passiert der große Diktator zunächst nicht die amerikanische Zensur. Kurz nach Beendigung der Dreharbeiten zum Film trennen sich Charlie und Paulette einvernehmlich. Erstmals endet so eine Ehe Chaplins ohne Skandal. 1943 gerät er wieder ins Visier der Journalisten. Die Schauspielerkollegin Joan Barry behauptet, Chaplin sei der Vater ihres Kindes. Es wird ein Vaterschaftsprozess gegen ihn eröffnet, der sich bis 1948 hinzieht. Endlich beweist ein Bluttest, dass Chaplin nicht der Vater sein kann. Doch da das vor Gericht keine Beweiskraft hat, wird Chaplin von den Geschworenen dazu verurteilt, seiner angeblichen Tochter wöchentlich bis zu ihrem 21. Geburtstag $75 zu zahlen. Ein Lichtblick in dieser schweren Zeit ist Una, die er schon vor diesem Prozess kennengelernt hat. Die Tochter des amerikanischen Dramatikers O'Neill steht Chaplin auch in dieser schweren Zeit zur Seite und wird es noch lange tun. Die Hochzeit der beiden findet 1943 statt. Und diesmal hat Chaplin die richtige Person gefunden und führt mit der 36 Jahre jüngeren Frau eine glückliche Ehe. Bereits nach einem Jahr wird Tochter Geraldine geboren, der noch 7 Geschwister folgen. Die älteste Tochter tritt in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters und wird eine bekannte Schauspielerin. Im Jahre 1948 verhärtet sich in Amerika die Front gegen kritische Künstler. Auch Charlie Chaplin ist davon betroffen. Obwohl er immer wieder beteuert, nicht mit dem Kommunismus zu sympathisieren, wird 4 Jahre später ein Verfahren vor dem McCarthy-Ausschuss gegen unamerikanische Umtriebe gegen ihn eröffnet. Er befindet sich gerade auf der Reise zur Londoner Premiere von Rampenlicht, als ihm eine erneute Einreise in die USA untersagt wird. Als Begründung wirft man ihm seine unmoralische Lebensführung und seine politische Einstellung vor. Er geht mit seiner Frau Una und der wachsenden Familie nach Corsier-sur-Vevey in der Schweiz ins Exil. Seine Antwort auf die politische Hetze in den USA liefert er 5 Jahre später in der Komödie »Ein König in New York«. Charlie Chaplin parodiert in seiner unnachahmlichen Weise das amerikanische Leben und die Verfolgung kommunistischer Ausländer. Im Alter werden Chaplin viele Ehrungen zuteil. Für sein außergewöhnliches Lebenswerk erhält er einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles. 1972 versöhnt sich auch Hollywood mit Chaplin. Jack Lemmon und Walter Matthau überreichen ihm den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Höchste Anerkennung wird ihm auch von seinem Heimatland England ausgesprochen. Im Jahr 1975 verleiht ihm das englische Königshaus den Adelstitel. Sir Charles Chaplin ist 88 Jahre alt, als er im Schlaf stirbt, am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1977. Der unvergessene Schauspieler findet seine letzte Ruhestätte im schweizerischen Vevey. Charles de Gaulle, 1890 bis 1970. General, Präsident, Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit und Widerstandsgeist. Wann immer in Frankreich in Umfragen der wichtigste Politiker der jüngeren Geschichte des Landes gesucht wird, dann führt der Name Charles de Gaulle die Liste mit gewaltigem Abstand an. Kaum ein Politiker hat ein Land mit so viel Geschick und Starrsinn durch so viele Turbulenzen geführt wie der Soldat de Gaulle. Eher notgedrungen entwickelt er sich zu einem genialen Machtpolitiker, doch seine Ideen haben noch weit über seinen Tod hinaus erheblichen Einfluss auf die Politik seines Landes. Charles André Joseph Marie de Gaulle wird am 22. November 1890 im nordfranzösischen Lille in eine hochgebildete Familie von Exzentrikern hineingeboren. Sein Großvater geht mit mehreren wichtigen historischen Büchern in die Annalen ein, unter anderem mit einem Monumentalwerk zur Geschichte von Paris. Die Großmutter verfasst Unmengen von religiösen Erzählungen und katholischen Andachtsschriften. Ein Onkel entwickelt eine Liebe zur Geschichte und zur Kultur der Kelten und wird der bekannteste Fachmann auf diesem Gebiet. Ein anderer Onkel ist ein renommierter Insektenforscher. Den normalsten und bürgerlichsten Beruf der Familie hat der Vater von Charles. Henri de Gaulle ist Lehrer an einer Jesuitenschule, also einem katholischen Gymnasium. Die Mutter Jeanne stammt aus einer industriellen Familie. Frankreichs Armee ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts gespalten. Hinter prachtvollen Paraden und abenteuerlichen Einsätzen in entfernten Kolonien verbirgt sich eine tiefe Verunsicherung. Erst wenige Jahre zuvor, im Jahr 1870, waren die Truppen von der deutschen Armee überrannt und vernichtend geschlagen worden. Dazu kommen Intrigen im Offizierskorps. Die bekannteste davon ist die Affäre Dreyfus. Der jüdische Hauptmann wird der Spionage verdächtigt und in einem Prozess mit gefälschten Beweisen zu einer harten Strafe verurteilt. Erst massive Proteste sorgen dafür, dass Hauptmann Dreyfus im Jahr 1906 wieder rehabilitiert wird. In den Augen der Öffentlichkeit hat sich die Armee mit diesem Prozess zutiefst blamiert. Charles de Gaulle will dennoch unbedingt die Offizierslaufbahn einschlagen. Aus einem eher kleinwüchsigen Kind mit nur mittelmäßigen Schulnoten ist inzwischen ein ehrgeiziger Riese geworden. Als Charles im Alter von 19 Jahren in die Militärakademie Saint-Cyr eintritt, ist er fast 2 Meter groß. Ein Jahr lang hat er in einer Art militärischer Vorbereitungsakademie marschieren, exerzieren und schießen gelernt. Jetzt steht die Theorie des Offiziershandwerks auf dem Stundenplan. Hier ist Charles bald einer der Besten seines Jahrgangs. Seine Lehrer erkennen in ihm ein herausragendes militärisches Talent, das sie entsprechend fördern. Ihnen ist klar, Frankreich braucht die besten Offiziere, die es kriegen kann, denn es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es zum nächsten Krieg gegen den großen Nachbarn Deutschland kommt. Doch de Gaulle ist alles andere als ein typischer Soldat. Während seine Kameraden nach Feierabend die Lokale der Garnisonsstadt unsicher machen, sitzt er alleine in seiner Kammer und schreibt. Eine seiner Novellen über das Leben in den Kolonien schafft es sogar in eine angesehene Zeitschrift. Als er sein Offizierspatent erhält, ist es aber mit den romantischen Fantasien vorbei. De Gaulle geht nicht den Weg des Abenteurers in die farbenprächtigen Kolonialtruppen, sondern er wählt das nüchterne Handwerk, ein Kommando bei der eher schmucklosen Infanterie im französischen Arras. Dort findet eine Begegnung statt, die sein Leben prägen wird. Sein erster Kommandeur ist Oberst Philippe Pétain, zu dem er ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Pétain bleibt über Jahre so etwas wie eine Vaterfigur für ihn. Im Sommer 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. De Gaulle wird zum Hauptmann befördert, an die Front geschickt und schon in einem der ersten Gefechte verwundet. Nach seiner Genesung besteht er darauf, wieder ein Kommando an vorderster Front zu übernehmen. Und wieder wird er verwundet. Als ihm Vorgesetzte den Rückzug befehlen, widersetzt er sich dieser Order und lässt seine Soldaten so lange auf die feindlichen Schützengräben feuern, bis die Munition zur Neige geht. Für diesen Ungehorsam wird er für eine Woche seines Befehls enthoben. Doch auf der anderen Seite sind seine Vorgesetzten überzeugt, in dem jungen, ungestümen De Gaulle einen fähigen Offizier unter ihrem Kommando zu haben. Die Zeit im Schützengraben endet für Charles de Gaulle im März 1916. In der Nähe von Verdun verteidigt der junge Hauptmann mit seinen Soldaten ein strategisch wichtiges Fort und wird von den deutschen Truppen regelrecht überrannt. Am Ende ist er mit wenigen Überlebenden eingeschlossen, fast die gesamte Kompanie ist vernichtet. Als er mit den letzten seiner Kameraden versucht, die gegnerische Front zu durchbrechen, wird er noch einmal verwundet und gefangen genommen. Noch während er in einem deutschen Lazarett gepflegt wird, versucht er zu entkommen. Die Flucht misslingt. De Gaulle wird in die Festung Ingolstadt in Bayern verlegt. Dort hat die deutsche Armee ein Gefangenenlager für feindliche Offiziere eingerichtet, die sich einen Namen als Ausbrecher gemacht haben. »Es ist ein langweiliges, ein jämmerliches Exil, in dem ich hier lebe«, beschreibt Charles de Gaulle sein Dasein als Gefangener. Er macht sich Vorwürfe, weil er glaubt, an der Front gebraucht zu werden, während er hilflos in Haft sitzt. Insgesamt 5 Ausbruchsversuche aus Ingolstadt scheitern. Nicht zuletzt an seiner Körpergröße, die ihn zu einer extrem auffälligen Gestalt macht. Als Deutschland im Jahr 1918 schließlich kapituliert, wird er freigelassen und kehrt nach Frankreich zurück. 1919 ist de Gaulle bereits wieder im Einsatz. Im polnisch-russischen Krieg meldet er sich für die französische Militärmission in Polen und bildet dort Offiziere aus. Als Freiwilliger nimmt er auch an Kämpfen teil und erhält dafür von der Regierung in Warschau den höchsten Militärorden, den Polen zu vergeben hat. Dort lernt er auch erstmals eine völlig neue Art der Kriegsführung kennen. Während die französische Führung im Ersten Weltkrieg auf sehr statische Gefechte, auf riesige Forts und endlose Reihen von Schützengräben gesetzt hatte, sieht er in Polen bewegliche Gefechtstaktiken, die vor allem auf dem Einsatz von motorisierten Fahrzeugen und Panzern beruhen. In Artikeln für Militärzeitschriften und in Vorlesungen an den französischen Akademien versucht de Gaulle der französischen Armee diese neue Art der Kriegsführung schmackhaft zu machen. Doch er scheitert. Vor allem sein alter Förderer Philippe Pétain, der inzwischen zum Feldmarschall aufgestiegen ist, will von diesen modernen Ideen nichts hören und lehnt de Gaulles Vorschläge und Entwürfe schroff und kategorisch ab. Das Verhältnis der beiden Militärs kühlt daraufhin deutlich ab. Die folgenden Jahre bewegt sich Charles de Gaulle auf der Karriereleiter dennoch weiter aufwärts und ist schließlich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs Oberst. Die deutsche Wehrmacht hat in den Jahren vor dem Krieg konsequent moderne Waffen und Strategien entwickelt. Sie will unter allen Umständen einen Stellungskrieg vermeiden und marschiert im Frühjahr 1940 in einem Tempo durch Frankreich, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Die statischen Abwehrwälle der Franzosen sind nutzlos und werden bald überrannt. Paris hat auf das falsche Pferd gesetzt und kann den Deutschen kaum noch etwas entgegensetzen. Charles de Gaulle ist verzweifelt. Jetzt rächt sich, dass man ihn und seine Ideen jahrelang verspottet und ignoriert hat. Er selbst führt als Brigadegeneral die einzige moderne Panzerdivision der gesamten französischen Armee an und wehrt sich erbittert gegen den deutschen Gegner. Als einziger Kommandeur seines Landes schafft er es, in einem größeren Gefecht mit seinen Panzern eine gegnerische Einheit zum Rückzug zu zwingen. Doch es ist nur ein kleiner Erfolg, der den Ausgang der deutschen Invasion nicht abwenden kann. Frankreich ist zur Niederlage verurteilt. Jetzt, da alles verloren scheint, erinnert man sich in Paris plötzlich an den brillanten Strategen de Gaulle. Der Premierminister holt den General in sein Kabinett. Dort soll er die gemeinsamen Kriegsanstrengungen mit Großbritannien organisieren. Als sich ein Waffenstillstand mit Deutschland abzeichnet, lehnt er diesen Schritt energisch ab und verlässt Frankreich in Richtung London. Von dort aus fliegt er nach wenigen Tagen weiter nach Bordeaux, wo die französische Regierung ihren provisorischen Sitz eingerichtet hat. Inzwischen ist dort Marschall Pétain der starke Mann. Das Land hat de facto eine Militärregierung. In einer umstrittenen Aktion übernimmt Pétain offiziell die Macht und handelt einen Waffenstillstand aus. Die Bedingungen? Der Marschall reagiert vom Kurort Vichy aus einen Teil Südfrankreichs, der große Rest wird von den Deutschen besetzt. Für Charles de Gaulle ist diese Politik völlig inakzeptabel. Sie grenzt für den glühenden Patrioten an Vaterlandsverrat. Aus einem geheimen Fonds der Regierung nimmt er sich 100.000 Goldfrancs und flieht an Bord eines Flugzeugs nach England. Am 18. Juni 1940, Punkt 19 Uhr, sitzt Charles de Gaulle in einem Rundfunkstudio der BBC in London. Gegen die Widerstände des britischen Parlaments darf er direkt zu den Menschen im besetzten Frankreich sprechen. In einer flammenden Rede fordert er die Franzosen zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer auf und beschwört die Hörer durchzuhalten. Kurz darauf gründet er das sogenannte Komitee Freies Frankreich, das Nationale Verteidigungskomitee und vor allem die freien französischen Streitkräfte, an deren Spitze er gleichzeitig sich setzt. Damit gründet er eine Gegenbewegung zur Regierung Pétains in Vichy, die ihn prompt wegen Hochverrats in Abwesenheit zum Tod verurteilt. Das Band zwischen Pétain und de Gaulle ist endgültig zerschnitten. Die Welt ist gespalten. Während zahlreiche Länder Pétain und sein Kabinett als offizielle Regierung Frankreichs anerkennen, unterstützt Großbritannien unter Winston Churchill die Exilregierung unter Charles de Gaulle. Für Churchill ist Pétain nur eine Marionette der Nazis, während de Gaulle alles tut, um die Deutschen zu bekämpfen. Einheiten der freien Streitkräfte sind an fast allen Fronten zu finden. Damit will Charles de Gaulle zeigen, dass sein Frankreich noch nicht kapituliert hat, sondern Seite an Seite mit den Alliierten gegen Berlin kämpft. Er denkt schon an die Zukunft. Wenn Deutschland irgendwann geschlagen sein wird, dann will er gleichberechtigt zum Kreis der Sieger gehören. Bei dieser Politik nimmt er wenig Rücksicht auf die Gefühle oder die Freundschaft anderer. Frankreich hat keine Freunde, es hat nur Interessen, ist einer seiner bekanntesten Wahlsprüche dieser harten Zeit. Er scheut sich auch nicht, lautstark mit Winston Churchill zu streiten, um Frankreichs Interessen durchzusetzen. Ich agiere im Namen Frankreichs. Ich kämpfe an der Seite Englands, aber nicht auf Rechnung Englands. Ich rede im Namen Frankreichs und ich bin nur ihm zu Rechenschaft verpflichtet, bringt er seinen Standpunkt unmissverständlich zum Ausdruck. Als die Alliierten Nordafrika besetzen, richtet er 1943 in Algier das französische Komitee für die nationale Befreiung ein, das sich bald in Provisorische Regierung der Republik Frankreich umbenennt. Und als die Alliierten im Sommer 1944 in das befreite Paris einziehen, ist de Gaulle mit seiner provisorischen Regierung dabei. Die Bevölkerung feiert ihn als Helden und Befreier, obwohl er und seine Handvoll Soldaten im Kampf um Frankreich militärisch so gut wie keine Rolle gespielt haben. Diese positive Stimmung nutzt er geschickt aus. Obwohl er gläubiger Katholik ist, bindet er auch einige prominente Kommunisten in seine Regierung ein. Damit hat er die Stimme der Sowjetunion auf seiner Seite, als es darum geht, das geschlagene Deutschland aufzuteilen. Frankreich erhält offiziell den Status einer Siegermacht und eine eigene Besatzungszone im Südwesten Deutschlands. Damit hat Charles de Gaulle in den Augen vieler Franzosen die Ehre des Landes wiederhergestellt. Nach dem Krieg wird Charles de Gaulle Ministerpräsident und setzt eine Reihe von Reformen durch, darunter das Wahlrecht für Frauen und ein modernes soziales Sicherungssystem. Doch im Streit mit Sozialdemokraten und Kommunisten, die das Parlament dominieren, tritt er schon nach wenigen Monaten zurück. Als der Versuch scheitert, mit einer neuen Partei die Verfassung zu ändern, zieht er sich für einige Jahre ganz zurück. Es ist aber kein Rückzug für immer. Denn Frankreich steht bald vor neuen Problemen. In Indochina wird die Kolonialarmee von den einheimischen vietnamesischen Guerillakämpfern vernichtend geschlagen. Kurz darauf beginnt in Algerien ein blutiger Guerillakrieg. Frankreich steht vor einer Zerreißprobe. Es kann und will sich keine neue militärische Demütigung leisten. Truppen werden nach Algerien verlegt, es kommt zu grausamen Auseinandersetzungen. Mord und Folter sind an der Tagesordnung. Für viele Franzosen ist Algerien keine reine Kolonie, sondern fast schon ein Teil des Mutterlandes. Dort leben Hunderttausende von Franzosen, die nicht bereit sind, Nordafrika zu verlassen. In dieser Krise kehrt Charles de Gaulle auf die politische Bühne zurück und wird wieder als Retter gefeiert. Bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1958 erringt er einen überwältigenden Sieg. Zunächst reagiert der neue Präsident auf die Algerien-Krise mit harter Hand. Die Truppen werden durch Eliteeinheiten verstärkt, denen zunächst auch einige Siege gelingen. Doch die Guerilla-Einheiten geben nicht auf. Und de Gaulle erkennt, dass diese Auseinandersetzung nicht zu gewinnen ist, zumindest nicht auf Dauer. Im Jahr 1962 unterzeichnet er einen Waffenstillstand. Kurz darauf erhält Algerien nach einem Referendum die Unabhängigkeit. Mit dieser Politik macht er sich nicht nur Freunde. Radikale Offiziere betrachten ihn plötzlich als Verräter und planen ein Attentat, das aber scheitert. Charles de Gaulle setzt alles daran, mit den Großmächten auf Augenhöhe zu stehen und macht Frankreich zur Atommacht, neben den USA, der Sowjetunion und Großbritannien. Außerdem ist er nicht bereit, Paris völlig in die NATO, den transatlantischen Verteidigungspakt zwischen Nordamerika und Westeuropa, einzubinden. Dieser Grundsatz gaullistischer Politik, Frankreich so unabhängig wie möglich zu halten, soll bis lange nach seinem Tod überleben. In den Augen der meisten Franzosen ist er mit dieser Strategie ein Held. 1965 wird er als Präsident wiedergewählt und stürzt sich mit aller Energie auf die Außenpolitik. Sein Ziel, er will ein Gegengewicht zu der britisch-amerikanischen Achse schaffen und nähert sich deswegen an Deutschland an, den großen Nachbarn, den alten Feind. Bereits 1962 macht er in einer Rede an die deutsche Jugend deutlich, wie wichtig ihm ein gutes Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Mit dem Élysée-Vertrag haben de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer bereits die neue deutsch-französische Freundschaft zementiert. Jetzt folgen zahlreiche Projekte, darunter die Idee einer gemeinsamen Luftfahrtindustrie. Mit einem eigenen europäischen Flugzeug, dem Airbus, will de Gaulle die Vormachtstellung der amerikanischen Hersteller wie Boeing auf dem Weltmarkt brechen. Im Jahr 1968 kommt es in Paris zu Streiks. Es geht um drastisch höhere Löhne, aber auch um mehr bürgerliche Freiheiten und um Bildungschancen. In der Hauptstadt werden Barrikaden errichtet. Wochenlange Straßenschlachten drohen Frankreich in Anarchie und Chaos zu stürzen. De Gaulle reagiert mit harter Hand. Er bereitet einen massiven Militäreinsatz vor und löst die Nationalversammlung auf. Schließlich einigen sich die politischen Parteien. Die Straßenschlachten enden so plötzlich, wie sie begonnen haben.